Erst nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen, damit dein Sohn dich ehrt. Zweiter, du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er all denen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Dritter, das ewige Leben bedeutet, dass sie dich, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, kennen. Vierter, ich habe dich auf der Erde geehrt, indem ich die Aufgabe erfüllt habe, die du mir gegeben hast. Fünfter, und jetzt, Vater, ehre mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Sechster, ich habe deinen Namen den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort befolgt. Siebter, jetzt haben sie verstanden, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Achter, denn ich habe ihnen die Worte gegeben, die du mir gegeben hast, und sie haben sie angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin, und geglaubt, dass du mich gesandt hast. Neunter, ich bete für sie, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Zehnter, alles, was mein ist auch dein, und was dein ist mein, und ich werde durch sie geehrt. Elfter, ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind noch in der Welt, während ich zu dir gehe. Heiliger Vater, beschütze sie durch deinen Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir es sind. Zwölfter, als ich bei ihnen war, habe ich sie in deinem Namen beschützt, den du mir gegeben hast, und ich habe auf sie aufgepasst. Keiner von ihnen ging verloren, außer dem, der verloren gehen musste, damit die Heilige Schrift erfüllt wird. Dreizehnter, jetzt aber komme ich zu dir. Und das sage ich in der Welt, damit sie meine Freude vollständig in sich tragen. 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zu dieser Welt gehören, genauso wie ich nicht zu dieser Welt gehöre. 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, sondern dass du sie vor dem Bösen beschützt. 16. Sie gehören nicht zu dieser Welt, genauso wie ich nicht zu dieser Welt gehöre. 17. Mache sie heilig durch die Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. 18. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. 19. Und ich weihe mich für sie, damit auch sie durch die Wahrheit geheiligt werden. 20. Ich bete aber nicht nur für diese, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. 21. Damit alle eins sind, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, damit auch sie in uns sind, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. 23. Ich bin in ihnen und du in mir, damit ihre Einheit vollkommen ist. So soll die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. 24. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast, bevor die Welt erschaffen wurde. 25. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht gekannt, aber ich habe dich gekannt. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 26. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn ihnen weiterhin bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin.